ihr seid gegrüßt zu unserer neuen Episode des Rollenspiel-Podcasts System Matters. Mit mir dabei sind der Daniel. Hallo. Der Matthias. Hallo. Und es begrüßt euch auch der Patrick. Und bevor wir in unser Thema einsteigen, frage ich den Matthias, was es Neues gibt. Zum vierten Aufnahmeversuch. Ja, ich möchte gestern, erzählen, dass ich... Bitte? Das lassen wir drin, auch dein M danach, wo du dich selber verabschiedest. Ich schneide das, ich krieg da schon Kind. Ich möchte erzählen, dass ich gestern Abend mit ein paar Kollegen Kampfstein Galactica gespielt habe, das Brettspiel. Ich hatte, glaube ich, ich habe letztes Mal davon erzählt, dass ich mir die Regeln ein bisschen angelesen hatte und es ist eigentlich genauso, meiner Meinung nach, brillant ausgegangen und spielte sich so gut, wie ich es mir habe vorgestellt. Wir hatten ich glaube, die Idealbesetzung erstmal, wie mir das jetzt von, ne, wir hatten dieses Board Games with Scott, hatten wir erwähnt. Da haben die das auch mit 5 Mann gespielt und der Typ meinte, das wäre mehr oder weniger die Idealbesetzung. Die hatten wir gestern auch und und das war großartig, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daniel war dabei, kann es hoffentlich bezeugen. Ja, selbstverständlich. Ich war Dr. Balter und ich habe natürlich auch gewonnen als Zylon. War wirklich ein sehr gutes Spiel. Spiele, wo ich gewinne, gefallen mir eh immer. Darum hat mir auch StarQuest so gut gefallen. Allerdings muss man dazu sagen, dass du einer der wahrscheinlich schlechtesten Zylon aller Zeiten warst. Ich habe dich einfach durch reinen Verdachtmoment haben wir dich schon ab der ersten Hälfte des Spiels ins Gefängnis gesteckt. Und Komm ey, das Spiel ist schwierig genug. Ich weiß auch nicht, warum du dann noch... Ich fand's gut. Loch. Allerdings muss man sagen, es war... Also das war schon fast ein Grund, nochmal die Karten auszugeben. Also ich hatte nämlich sofort 2 Zylonenkarten am Anfang und da Balter 2 Karten zieht und auch Boomer 2 Karten zieht und Boomer hatte 2-mal keine Zylonenkarten, dann kam schon durch eine wenig Statistik, wie einer unserer Mitspieler dann feststellte, naja, kam es dann doch zu ein wenig Langeweile bei mir aufstellenweise, weil ich wusste ja, dass kein anderer der Zylon ist. Aber, ja, okay, aber ich sag mal, das war jetzt nur, dass wir das, ich glaube, ab der Hälfte, wo du dich dann enttarnt hast, da hättest du ja dann die Chance gehabt, aber das hatten wir dann, ja, das war ja unser erster Spielversuch, ne? Das hatte ich ja nicht richtig gelesen, das war mir unverständlich, dass ich dann meine Krisenkarte dann ablegen muss, um dann nochmal die Zylonkarte zu verteilen. Ich hatte ja festgerechnet, dass das ein Teil meiner ständigen Aktion ist. Das klingt sehr spannend, nur worum geht's? Wir waren mit 5 Mann und bei 5 Mann spielst du normalerweise mit 2 Zylonen. Ja, das sind sozusagen die Verräter unter der Gruppe oder genau, was? Genau, das sind die Verräter. Genau. Und Daniel hatte jetzt das Unglück, dass er nicht nur eine, sondern gleich beide Zylonenkarten auf seiner Hand hielt. Und das regelt das Spiel so, dass sobald er sich enttarnt, kann er dann jemandem anderen, einem beliebigen Spieler, nochmal Karten geben. Und das ist jetzt auch nochmal, das ist ja brillant, wenn er jetzt nur eine haben würde und er gibt dann einfach seine Ich-bin-ein-Mensch-Karte an jemand anderen ab, dann steht er natürlich sofort unter Hauptverdacht, ach du je, der hat die 2. Zylonenkarte an den weitergegeben, ne? Und er weiß aber dennoch, ein anderer Zylone ist noch auf dem Schiff. In seinem Fall wäre das natürlich so gelaufen, er hätte seine 2. Zylonenkarte an jemand anderen gegeben, damit das Spiel ausbalanciert ist und der 2. Zylon dann agieren kann. Ne? So funktioniert das dann. Wie gesagt, das war, ich muss sagen, das hat jetzt auch von den Leuten her, glaube ich, war es auch nochmal, hat das perfekt gepasst. Die Leute haben sich ständig gegenseitig beschuldigt. Nachher, wie gesagt, den Daniel ohne wirkliche Beweise ins Gefängnis geschmissen, hat alles irgendwie hervorragend geklappt. Die Hauptperson, also die mit den speziellen Aufträgen, dann mit den Präsidententitel und den Admiralstitel haben, die standen auch ständig unter Beobachtung sozusagen, weil die dann diverse Entscheidungen zu treffen haben. Gerade der Admiral, der entscheiden kann, wo es hingeht, den hatte ich also ab der Mitte, muss ich sagen, hauptsächlich unter Verdacht, weil der die ganze Zeit nur so kurze Sprünge gemacht hat. Und ich dachte, hey, wir brauchen eine Ewigkeit, bis wir dran sind. Ja. Und im Nachhinein entpuppen die sich alle als Menschen. Das war brillant. Das ist wirklich das Interessante an dem Spiel, diese Interaktion, wenn man dann Ereignisse, ja, Ereignisse eben schaffen muss, die man gezogen hat und dann entsprechend seiner Farben dann Karten reinschmeißt und sowas. Ein wirklich sehr schönes Spiel. Also wir können, glaube ich, einfach nur nochmal auf dieses Board Games with Scott verweisen. Da wird das Spiel wirklich sehr schön dargestellt. Inklusive auch, ich bin kein Zylon, denn niemand der Spieler ist da ein Zylon. Bei der Vorstellung. Das ist schon sehr schön. Und trotzdem werden die Leute dann danach gefragt, ja, wer glaubst du denn, wer ist denn einer? Und dann sagen die, ja, ich glaube hier die beiden Nachbarn hier, die sind einer. Ja, genau. Pilot, der ist bestimmt einer. Und der eine, der ist Kanadier, der ist auf jeden Fall ein Zylon. Wie bei Werwölfe. Ich habe aus dieser einen Ecke, habe ich da was rascheln hören, der ist eindeutig ein Werwolf. Ja, also muss ich sagen, hat mir sehr gefallen, das Spiel. Hat auch interessanterweise, wir haben gemischtes Publikum da sozusagen, mit dem wir das gespielt haben, und es hat, soweit ich glaube, wirklich jedem eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte danach auch... Und das passiert uns sehr, sehr. Brillantes, kleine Anekdoten sind dann eher, dass man, dass ich im Grunde jede, ja, noch, ich sag mal so, der eine, der kann die Klappe nicht halten, der andere hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Heißt, ich war in der recht nervigen Situation, dass ich jede Viertelstunde nochmal die Regeln komplett neu erklären musste. Ich glaube, der beste Spruch war nach der Hälfte des Spiels, wo dann diese Schläferphase lief und nochmal weitere Loyalitätskarten abgegeben wurden, doch tatsächlich einer der Spieler nochmal fragte, Sekunde mal, wann haben wir eigentlich gewonnen? Ja. Und was sind Loyalitätskarten? Das kam auch ständig zwischendurch nochmal. Also das war wirklich... Aber dem muss man allerdings noch hinzufügen. Das Spiel ist die Regeln sind wirklich sehr einfach. Ja. Also das war noch ein wichtiger Faktor, denn ich fand das Doom-Brettspiel zwar gut, aber ich fand es doch stellenweise sehr regellastig. Und das führt dann auch in unseren Runden grundsätzlich zu wirren Diskussionen über Regeln und dass manche Regeln total unsinnig sind, weil ich jetzt nicht in den Raum gehen kann, aber okay. Je regellastiger, desto länger brauchst du es ja auch, um es zu lernen. Also ich glaube, Descent haben wir drei oder vier Mal schon gespielt und ich glaube, so richtig drin haben wir die immer noch nicht. Ja, und wir haben da so ein paar Regelnazis dabei, die wollen dann doch nochmal mit dem Lineal die ganze Zeit die Sicht... Sichtlinien gezogen haben, damit ich den doch treffen kann und dann kann der da gar nicht spawnen und ach, das ist großartig. Also und bei Galactica muss man ganz ehrlich sagen, die Leute waren dabei. Also ich glaube, was ja auch ganz wichtig ist bei dem Spiel und was man bei unserer Gruppe dann braucht, ist ein Spiel, das den Leuten auch was zwischen ihren Zügen zu tun gibt. Wenn du das richtig bei unseren Leuten, die was weiß ich, eine Viertelstunde oder ein paar Minuten warten müssen, bis sie wieder dran sind und die haben wirklich nichts zu tun, ja, dann drehen die meisten ja sowieso schon am Rad, kramen Handys raus, Gameboys oder ne, mach mal Fernseher an oder das ist... Wie lange dauert da so eine Runde? Also ein Zug von einem Spieler? Das hängt ja natürlich ganz vom Spieler ab. Da hatten wir auch nachher ein paar Streitereien. Ja, aber da muss man sagen, wenn man das erste Mal spielt, ich meine, da war ich am Anfang auch von diesen Karten, du hast ja keine Ahnung, was die Effekte da bringen und was und nicht. So. Aber letztendlich, das dauert, sagen wir mal, wenn du schnell bist, dauert das 5 Minuten. Dann am Ende, das Wichtige ist dann, dass in der letzten Phase wird ja das Ereignis gezogen, was passiert. Da sind ja wieder alle und dann beteiligt kommen, dann. Ne? Genau, also, dann sind wieder alle gefordert, ja. Und, aber okay, und, das Spiel nur, ist auf nur jeden kurz, Fall gut. Das hat bei uns auch darin geendet, dass im Grunde, wenn jemand dran war, eigentlich die anderen immer dem komplett reinreden wollten, was er denn jetzt am besten zu tun hätte. Das hat natürlich auch, weil es ist ja ein Koop-Spiel, ne? Die wollen ja alle gewinnen. Und deswegen meint auch jeder, pass auf, geh doch rein in die Viper und setz dich raus und fliegt jeder. Oder sollten wir vielleicht das Schiff beschießen? Ne? Also du bist eigentlich nicht komplett frei, ne? Weil die anderen wollen natürlich, dass du beiträgst, die Galaktika zu schützen. Ja, trotzdem, also super Empfehlung, wirklich gut. Trotz einer Lizenz, einer TV-Serie, hervorragendes Spiel. Ja, muss ich sagen. Was gibt's denn bei dir Neues, Daniel, um mal vorweiter... Ich habe ja auch Galaktika gespielt, ich fasse mich darum kurz. Ich habe die Saat von Guillermo del Toro zu Ende gelesen, ist schon ein bisschen länger her. Ich wollte ja nochmal darauf zurückkommen, ob es sich jetzt lohnt, den Roman zu lesen oder nicht. Ich fand den Roman wirklich sehr gut. War also das das mit den Vampiren im Flugzeug? Das war mit den Vampiren im Flugzeug, was wirklich klassisch startet, wie eben bei Dracula, die Demeter, dieses Schiff im Hafen ankommt, kommt hier eben dieses Flugzeug an in New York und ja, dann gibt's eine interessante Gruppe von Vampirjägern, die sich dann eben auf eine neumodische Art dann eben gegen diese Vampire vorgeht. Das heißt, wir haben ein Seuchenbekämpfungsteam, was dann der Kopf dieser Gruppe ist, diesen alten Professor, der sich dann schon mal damit beschäftigt hat. Und dann auch noch ein Kammerjäger, fand ich eigentlich eine sehr schöne Analogie zu diesen Vampiren mit Kammerjägern und den Seuchen. Das war wirklich sehr nett und das Buch ist auch gut, aber es ist eben noch nicht abgeschlossen. Und ich denke, jeder, der warten kann, kann auch die Taschenbuchausgabe nehmen, die bestimmt bald kommen wird. Trotzdem, das Buch fand ich eigentlich sehr gut und die Szenen waren wirklich sehr filmisch beschrieben. Patrick, was gibt's bei dir Neues? Ja, ich habe Cold War am Wochenende ausprobiert, also Halloween, yeah. Größere Gruppe mit 8 Leuten dann auch, wie es sich gehört. Ich will jetzt nicht... Cthulhu Now Szenario. Aus Zeitlose Ängste. Ja, hatte so ein bisschen was von Krimi-Dinner, ist nicht so der ganz klassische, aber ich glaube, das ganz klassische mit Recherche in der Bibliothek und so kriegt man mit so vielen Leuten auch gar nicht richtig hin. Es war sehr interessant, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die Rückmeldungen waren allerdings sehr unterschiedlich, weil einigen Leuten dann das Ziel zu sehr gefehlt hatte bei dem Abenteuer oder sie vom Ende einfach auch zu überrascht waren. Vielleicht kurz den Inhalt. Es geht um einen Ithaka-Kult in, wo war das, Vancouver? In Kanada irgendwo, Toronto. Ne? Toronto. Toronto, okay. Und der Kultführer ist gestorben, wurde ermordet von einer gegnerischen Sekte. Genau. Und dann treffen sich alle Kultmitglieder in seinem Apartmenthaus und dann geht die wilde Diskutiererei los, wer denn der neue Kultführer sein soll. Zum Beispiel, den kam bei uns gar nicht auf. Interessant. Also, das Entscheidende war, was sie gesagt haben, ist, sie wollen natürlich erstmal rausfinden, wer der Mörder ist und danach kümmert man sich um die Kultgeschichte. Es hängt natürlich auch immer mit von der Gruppenkonstellation ab. Also ich fand interessant, was sich alles ergeben hat, außer Aktionen der Spieler. Also was man vielleicht noch sagen sollte, dass ich fand an dem Szenario interessant, dass der Spielleiter extrem wenig Arbeit hat in der Vorbereitung, weil sich vieles eben aus den Aktionen der Spieler ergibt, so dass man es nicht wirklich vorbereiten kann. Ich hatte eine schöne Szene in einem Haus gegenüber, wo das in dem Abenteuer im Prinzip überhaupt nicht auftaucht, nicht weiter beschrieben wird, sondern es ergibt sich eben vieles einfach nur daraus, wie die Spieler agieren und wie sie auch mit Verbindungen arbeiten und so. Da kann sich eine ganze Menge draus ergeben und ich fand's, als Spielleiter fand ich es ganz nett, nur einige Spieler haben gedacht, sie sind ein bisschen zu kurz gekommen dabei. Okay, aber da gehen wir vielleicht nochmal genauer drauf ein. Szenarien mit mehreren Spielern finde ich als Thema eigentlich auch ganz interessant. Ja, mit mehr als den üblichen 4, 5. Ja, ich muss ja sagen, 4, 5, 6 richtig. Ist schon richtig. Ist aber doch interessant. Ich weiß nicht, hätte man vielleicht deutlicher machen müssen. Nein, ihr seid keine Detektive. Eigentlich freut ihr euch darüber, dass ein Platz frei geworden ist. Ja, es gibt ja Hinweise für die Charaktere dann auf den Charakter. Genau, das ist von einigen aber kritisiert worden. Also da tauchte dann auf, du vertraust dem Typen und bist loyal dem gegenüber. Dann wirst du dich nicht gegen ihn stellen, wenn der dann sozusagen den Bogen an sich nimmt. Ja. Also das macht es natürlich auch schwieriger als dieses übliche Cthulhu. Man trifft zufällig aufeinander und ist zufällig in einer Situation. Gut, da arbeitet man dann auch zusammen, aber es ist zwiespältig. Ja. Könntest du bitte das Handy weglegen, wie auch immer das ist? Denn auch, das Problem, das ist auf der Aufnahme dann manchmal auch drauf. Und wobei der Patrick muss das immer in so, der muss während er gesprochen hat, ja, stimmt. Ja. Wobei, das ist immer lustig. Du hattest das einmal in die Ecke des Zimmers geworfen oder so. Und das konnte man dann teilweise immer noch hören. Du brauchst so einen Bleimantel. Ich hab's wieder im Flugzeugmodus. Ja, okay. Das ist so krass, ey. Ich meine, ich könnte auch noch was zu Google Earth, Google Wave sagen. Wir haben jetzt schon nur noch eine Viertelstunde für die eigentliche Folge. Ja, darum. Ja, deshalb. Ich hab's auch noch nicht genau getestet. Die habe ich schon eine Einladung geschickt. Willst du auch eine haben? Worum geht's? Google Wave. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Wofür ist das? Okay, Ding gut. Das ist. Ja, das ist. Das erklären wir jetzt nicht. Das dauert zu lange. Alles klar. Ja, von Cold War kommen wir dann zu unserem eigentlichen Thema heute. Wobei ich muss sagen, das Cthulhu-Szenario ist wirklich sehr interessant. Ich habe es ja auch auf der Cthulhu-Con gespielt. Aber wir machen da, glaube ich, nochmal eine eigene Episode. Ich glaube, man darf es auch nicht verdammen. Es ist nur eben etwas anders und, aber gut. Nee, das Szenario ist ziemlich cool. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich wollte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte es für schlecht befunden jetzt gerade. Gut. Es ist also ein super, super Szenario eben für viele Leute. Aber okay. Ja. Das eigentliche Thema heute soll sein, nochmal einen Blick auf Regionen und ihre eigentümlichen Wetterverhältnisse und wie eben das Wetter bzw. das Klima mit den Charakteren umgeht und wie es sie beeinflusst oder behindert. Und das Ganze basiert auf einer Idee von Patrick, die wir schon mal hatten, als wir uns, ich glaube, in Episode 2 oder 3 mit dem Thema Reisen beschäftigt haben. Genau. Und da blieb so ein paar Sachen noch hängen und auch so ein paar Sachen übrig, auf die wir dann gerne nochmal eingehen möchten. Ja, vielleicht bleiben wir gleich bei Cold. Also der Hintergrund damals war ja, dass du von deinen berichtet hattest, wie die auf der Reise dann plötzlich der Heiltrank eingefroren ist. Eine Idee, die ich hatte. Genau. So nach dem Motto, Heiltrank klappt immer, aber ist natürlich schon richtig. Und darum eben die Überlegung heute, sich mit Eis und Kälte und auf der anderen Seite eben Wüste und Hitze dann zu beschäftigen. Ja, genau. Ja, wenn wir dann gleich bei Kälte bleiben wollen, kann ich natürlich schon mal ein paar Dinge erzählen darüber. Ich meine, der Matthias hat ja damals in meiner Kampagne mitgespielt. Ich musste auch in den Grad der Welt allerdings, ja. Genau, richtig. Im Grad der Welt, als es dann ziemlich kalt und, wurde. Und der willkürliche böse Spielleiter einfach unsere Heiltränke hat einfrieren lassen. Das war nicht willkürlich. Ich meine, wenn es kalt ist, friert es eben ein. Die Ideen dazu stammen übrigens aus dem D&D-Buch Frostburn. Was ganz interessant ist, aber glaube ich nicht notwendig. Wobei heutzutage werden diese 3-5er-Regelbücher ja völlig verramscht. Sagst du, jetzt können wir natürlich einen auf dicke Hose machen. Entsteht nichts im Frostburn, was du nicht gleich uns ebenfalls noch mitteilen könntest über das Eis. Ich bin nicht sicher, aber ich werde einen Großteil aus diesem Frostburn eben übernehmen. Da gibt es so einen kleinen Kasten dazu, wobei so viel steht da jetzt auch nicht drin. Aber außer vielleicht werden wir Prestigeklassen. Ja, okay, die Prestigeklassen, das ist. Ja, damit kommt ja jedes 3-5er-Buch daher. Und dann noch Ausrüstung und noch ein paar Dungeons da drin und Begegnungen und Monster. Aber okay, das Interessante ist ja dann eben, wie dieses Gelände, das Wetter und das Klima eben auf die Charaktere dann Einfluss nimmt. Und diese Sache mit den Heiltränken, die einfrieren, ist ja eigentlich schon ganz interessant. Also ich fand das ganz nett. Und da muss man natürlich auch drüber nachdenken, wenn man eben in diesen Eisgegenden unterwegs ist, ist ja eben, ja, die Ausrüstung wird natürlich arg strapaziert bei solchen Spaziergängen, die dann eben keine Spaziergänge sind. Und ich denke, dass Flüssigkeiten an sich schon da sehr hart getroffen werden. Man muss dann überlegen, normales Wasser friert ja dann bei 0 Grad und weniger ein. Aber auch eben Heiltränke und dergleichen werden dann eben ja durchaus eingefroren. Bei Ölen ist es, glaube ich, so, das dauert sehr lange, bis die einfrieren. Matthias, du bist doch hier Physiker, hast du da nicht? Ich hab den Gefrierpunkt von den Sachen weiß ich jetzt, die können sie selber... Hätte ja sein können, dass du irgendwie den Gefrierpunkt... Wozu schickt man dich eigentlich auf die Uni? Das ist ja gut. Geht ja gar nicht. Aber was ganz nett ist, es gibt da natürlich auch Methoden, um diese... Also wenn man die Flüssigkeiten dann eben benutzen möchte, muss man sie dann ja auftauen. Und es gibt natürlich dann auch eine Methode hier auch in dem Buch. Es gibt dann dieses alchemistische Pulver, dieses Schmelzpulver, was dann eben Flüssigkeiten... wieder flüssig macht. Also es friert das dann das aus. Heißt, regeltechnisch jetzt auf D&D belastet, war dann sozusagen eine weitere Runde erforderlich oder wie haben die das gelöst? Ach, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, das dauerte eine Runde, aber ich bin gar nicht mehr sicher, dass das stand irgendwo in dem Buch drin. Wie lange ist das dann? Du schüttest das Zeug dann da rein, dann löst es sich, also wird es wieder flüssig und dann, wie lange ist das dann flüssig? Oh, ich glaube, das ist dann erstmal sehr lange flüssig. Gut. Ich weiß nicht genau, wie lange. Oh, ich sehe auch gerade, das war gar nicht für solche Aktionen gedacht, sehe ich gerade. Oh, das ist nämlich, damit kannst du nämlich Eis so schmelzen. Also auf einem See oder sowas, dann kannst du eine gewisse Gegend dann, also einen Bereich, kannst du dann eisfrei gestalten. Ah. Und das Ganze macht dann sogar noch Schaden an Kreaturen, die eben so ein diesen, ja, dieses, eben Kreaturen aus der Kälte, so ein Eisgolem oder irgendwie sowas, macht dann nochmal Schaden gegen diese Kreaturen. Aber okay, verlassen wir mal die Flüssigkeiten und gehen hin zu den anderen Teilen der Ausrüstung. Und da ist natürlich ganz besonders wichtig, die Metallrüstung und die Metallschwerter, die ich so bei mir trage. Denn wie wir ja alle wissen, ist Kälte nicht besonders gut für Metall. Und gerade wenn ich so eine Ritterrüstung trage und damit durch die Gegend laufe, wird es dann doch ziemlich frostig für denjenigen, der sie trägt. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn du dann dein Schwert anfasst und es ist eben sehr kalt und du frierst dann an deinem Schwert fest. Und das fügt dann nochmal ein bisschen Schaden zu. Ich wollte sagen, ich meine, man könnte sozusagen, das mit der Rüstung kann man sicherlich noch durch mehrere Stoffkleidung übereinander lösen. Ja, klar. Aber ich sag mal, bei... Niemand trägt die Ritterrüstung auf seine Haut. Ich meine, das stimmt, ja. Dass es sich dann nochmal ein Mantel drüber und genau, ja, was man da so alles dann nochmal... Aber ich sag mal, es sind alles schöne Vorbereitungen, die Spieler dann sozusagen treffen sollten. Wo man sie nachher kriegen kann. Aber ich sag mal, das mit dem das Schwert, das in der Scheide einfriert, ist natürlich das Ärgerlichste überhaupt. Ja, das ist zum Beispiel sehr ärgerlich. Was allerdings auch noch ganz interessant ist, ist der Faktor, wenn diese durchkühlten Schwerter oder Rüstungen mit plötzlicher Hitze ausgesetzt werden. Das heißt also, der Feuerball, den ich auf die Gruppe schmeiße, das kann natürlich dann dazu führen, dass dein Schwert auch zerbricht. Weil das ist natürlich ganz bösartig. Da muss man dann, da gibt es dann ein, für D&D war es dann so, dass man dann einen Schwierigkeitsgrad überschreiten muss. Ich glaube 15 war das. Und dann bleibt das Schwert entweder ganz oder es zerspringt. Wobei das natürlich dann auch nur für normale Waffen ist. Ja, da ist, ich wollte gerade sagen, magische. Da ist dann das Erbstück des Vaters. Ja, genau. Aber das sind, das ist ein Faktor, um so die Auswirkungen von Kälte auch zu sagen. Das müsste dann für so eine Plattenrüstung oder so ja ähnlich gelten. Ja, natürlich. Ist natürlich also auch nicht nur dafür. Ja. Was ich auch noch ganz interessant fand, war dann der Faktor mit Schriftrollen oder Büchern, die eben dann durch diese Kälte und auch durch die Feuchtigkeit teilweise natürlich dann brüchig werden, beziehungsweise dann, eben durchweichen, je nachdem immer die Hitze am Lagerfeuer und dann wieder nach draußen in die Kälte, das nimmt diese ganzen Sachen natürlich mit. Man könnte ja auch argumentieren, wie man mit den dickesten Handschuhen überhaupt noch ein Zauberbuch lesen, einen Bogen bedienen, vielleicht einen Pfeil aus dem Köcher herausziehen, könnte auch schon spannender werden, wenn man... Richtig. Der Bade dürfte auch seine Probleme haben mit der Laute. Doch etwas schwierig. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Frost eine Gitarre spielen, ist schon scheiße. Ja, das macht dann, da versagt dann auch die Stimme, denke ich, wenn man so zwischen den Zähneklappern noch irgendwie was machen möchte. Aber es gibt natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten, sich vor dieser Kälte zu schützen. Also es gab auch so einen Winterring war das. Ich weiß nicht, ob es den in der 4. Edition immer noch gibt. Der dich dann eben auf einer normalen Temperatur hält. Dich und deinen gesamten Umkreis, meine ich. Das war dann das ganz ist in Ordnung. Ja klasse. Das heißt, du hast komplett du hast die Probleme alles, nicht richtig. Was die Kälte eigentlich ausmacht, sozusagen umrundet. Aber das ist natürlich dann langweilig. Also wenn ich schon diese Expedition eben in so unwirtliches Gelände dann mache, heißt es Grat der Welt oder das Eiswindtal oder sowas, dann möchte ich ja gerne auch, dass diese Kälte dann eben die Spielercharaktere irgendwie betrifft. Ja, welchen Sinn macht ein Wildnisabenteuer, wenn du die Wildnis nicht an die Spieler reinkommen lässt? Also wenn du die Wildnis dann so ausklammerst, ne? Das ist dann nicht ganz so spannend. Es gibt natürlich dann noch andere Probleme in diesem Eis und Schneeblindheit sei hier zu nennen oder eben auch das Problem der Fortbewegung, also wenn man sich schon mal durch 1,50 Meter Schnee durchkämpfen musste. Jetzt stellt euch vor, dabei müsst ihr noch ein Schwert schwingen. Genau, und dann hast du noch deinen Rucksack mit all den Schätzen, die du gerade aus dem Drachenhort geholt hast. Ja. Das ist dann auch noch so ein Faktor. Wenn wir allerdings bei Kreaturen sind, also diesen Drachenhort zum Beispiel, was ich sehr nett fand, das war glaube ich auch in meiner Kampagne so, der Drache war ein weißer Drache und der hatte dann seinen Hort eben vereist. Also es dauerte dann auch ein bisschen, um an die Dinge zu kommen. Da war dann wieder dieses Schmelzpulver ganz interessant, um den Drachenhort dann zu schmelzen. Das, was wir allerdings natürlich erst gemacht haben, nachdem wir den Drachenhort besiegt hatten. Ne? Ja, natürlich. Ansonsten, was auch noch ganz interessant ist natürlich, wenn Untote vorkommen in diesen Eisregionen, dann kann man natürlich drüber nachdenken, die Untoten dann ein wenig, ja, kräftiger zu machen. Denn durch das Eis ist ihre Haut dann eben steinhart. Das ist vielleicht noch ganz nett, wenn man dann die Spieler ein wenig schocken möchte mit den Zombies, die dann kommen. Ach ja, die werden wohl kein Problem sein. Aber dann haben die eben eine unheimlich höhere Rüstungsklasse, weil eben ihre Haut so hart ist. Das finde ich noch ganz nett als Idee, um Winterkreaturen noch ein wenig Du lässt keine Idee aus, um die Spieler irgendwie nochmal zu überraschen mit kleinen, fiesen kleinen Ideen, ne? Ja, ich meine, so ein paar Dinge muss man natürlich schon reinbringen. Das ist ja ein interessanter Faktor. Dann gibt es natürlich noch die Dinge, woher dieses Eis überhaupt kommt. Also es kann ja, Winter gibt's ja dann in fast jeder Region. Dann kann man natürlich noch überlegen, es gibt natürlich Regionen, die wesentlich härter von solchen Wintereinbrüchen betroffen sind als andere. Im Gebirge ist der Winter natürlich viel gefährlicher durch Lawinen und dergleichen. Und beim letzten Mal, also wir hatten schon mal eine Probeaufnahme für diese Episode, wo dann allerdings wir wieder einige Tonprobleme hatten. Genauso wie beim letzten Mal, also entschuldige ich nochmal die Tonprobleme bei den Mikrofonen. Ich hoffe erstmal, dass es diesmal besser ist. Ne? Genau, aber ich denke, das wird schon... Ich nehme jetzt auf zwei Rechnern gleichzeitig auf, das wird ja wohl klappen. Sehr gut, das nenne ich Einsatzfreude. Und da geht es nämlich darum, das Problem ist nämlich bei Lawinen, wenn du von Lawinen verschüttet wirst, den Weg nach oben zu finden, also dich rauszugraben. Denn viele Leute graben sich dann eben in die falsche Richtung. Und da ist natürlich ein Hinweis, dass man sich in die Hände spucken soll und sehen soll, in welche Richtung die Spucke herunterläuft. Denn dann weiß man, wo oben und unten ist. Wenn du überhaupt in der Lage bist zu buddeln. Ja, das sei jetzt wenn du, mal ja, okay, das, aber gehen wir mal von einem Ideal, ein Ideal für dich bei einem Lawinenunglück aus. Dann hoffst du natürlich, dass du noch spucken kannst und auch buddeln kannst. Jetzt mach uns nicht unseren Überlebenstipp aus dem System Matters Podcast hier kaputt mit diesem Versuch Realismus da noch reinzubringen. Falls ihr mal irgendwann in einer... Das ist die falsche Sicherheit, hör mal. Dem Motto, als wird das nur aus Sprühschnee bestehen, so eine Lawine. Aber heutzutage, gut, okay. Ja, das dann gibt es natürlich noch Regionen, also die völlig vereist sind, das heißt die Pole oder sowas, da ist natürlich klar, wenn wir hier die Berge des Wahnsinns spielen, da wird es dann natürlich auch nochmal empfindlich kalt werden. Und dann gibt es natürlich noch Orte wie eben andere Dimensionen, wo es dann wirklich nur kalt ist. Also wenn ich dann irgendwie in, ich weiß nicht, der 6., 7. Kreis der Hölle, es gab dann auf jeden Fall diese Eishölle bei dem göttlichen Inferno. Ne, wie hieß das? Was meinst du, die göttliche Komödie? Die göttliche, ja, bei Dante ja, das war das doch mit den Kreisen Komödie, der Hölle, ne? Nicht das göttliche Inferno. Boah, war das ein langweiliges Buch. Okay. Jetzt musst du es drin lassen. Aber soweit denke ich, sind wir bei Eis. Ich würde noch als Kleinigkeiten die üblichen Probleme, mit denen man sich auch in der Realität herumplagt, noch erwähnen. Also Krankheiten. Ach, du meinst, Krankheiten, Schnupfen, ja. Grippe. Das sind so Dinge, die man in so eine Sache einbauen kann. Entweder für die Spieler oder irgendwelche Begleiter, Führer. Na gut, die Führer sind wahrscheinlich ausgerufen, aber irgendwelche Leute, die die Expedition begleiten, können natürlich von sowas schon erfasst werden und dann auch Plotbriefen. Wo schon mal Spieler foltern sind, da könnte man natürlich auch noch das Wetter da reinbringen und den Leuten die Sicht nehmen und naja, dann ist ja, es ja, genau. Schneeblindheit hatte ich ja schon erwähnt, also dieses Starren auf diese weißen Flächen führt dann irgendwann zu Augenleiden. Gleichzeitig, was ich auch noch vergessen habe, ist der Faktor Brennholz und dergleichen zu finden. Also gerade an so kargen Orten wie Gebirge wird es sehr schwer, ja eben ein Feuer zu entzünden, weil wie soll man ein Feuer entzünden, wenn man kein Brennholz hat? Und das ist natürlich dann auch etwas schwierig. Ja, deswegen geht man ja nur mit dem Magier da oben hin, damit man diese genau, Hütte man, zaubern ja. kann. Ja. Ich weiß, bei unseren Cthulhu-Runden gehen wir auch mal mit Magiern in die Eislandschaften. Ja, ich erinnere mich. Ja, aber okay. Ich denke, damit haben wir das Eis erstmal abgehakt. Und dann würde ich erstmal an den Gegenparts dann abgeben, und zwar an das Feuer bzw. die Hitze. Genau, die Wüste, der Sand unter den Füßen. Auch ich habe mir für die Recherche Unterstützung geholt, eine DGSA-Regionalspielhilfe, Raschstuhls Atem, eben über die Wüste Kom, wo am Anfang auch einiges dazu drin steht, auch mit Regeln erfasst, aber das ist ja hier nicht das, das Wesentliche. Aber das Hauptproblem in der Wüste ist ja die Hitze und vor allen Dingen dann das Wasser, was man trinken sollte, muss, um auch voranzukommen und nicht zu verdursten. Also hier wird vorgeschlagen 5 Maß Wasser, das sind nach DSA-Maß dann ungefähr 4 Liter pro Tag, die man ein Mensch dann trinken sollte. Wenn es weniger ist, wird das natürlich in den Fähigkeiten gegebenenfalls wieder niederschlagen. Gegebenenfalls, wenn es wirklich sehr viel weniger ist, kann man dann auch die berühmten Fata Morgana einbauen, Halluzinationen und solche Sachen, die man da... Die würde ich immer einbauen. Ja, in so einer Wüste bietet sich das immer schön an. Ja, also, aber dann auf jeden Fall. Dann ist es wirklich die Hoffnung, da voranzukommen. Klar, aber ich sag mal, ne, das wäre dann sozusagen, das muss man ja, da muss man sich ja selbst als Spielleiter nicht an Regeltechniken halten. Wenn man einfach sagt, die sind erschöpft, ob die jetzt sozusagen ihre Liter Wasser eingehalten haben oder nicht. Ich sag mal, wenn du ein paar Wochen da oder auch nur eine Woche durch eine Wüste schreist, dann kannst du den Leuten, glaube ich, auch schon gut argumentieren, indem du da eine kleine Halluzination reinbringst. Ja, was ich noch wichtig finde, dann muss das Wasser natürlich transportiert werden, das heißt, man braucht entsprechend Kamele in den meisten Fällen, die dieses Wasser dann auch transportieren, die dann wiederum auch ein wichtiges Element sind. Also Treibsand zum Beispiel kann natürlich die Spieler erfassen, aber warum nicht auch ein Kamel, was im Treibsand zu trinken versucht, und man muss zumindest die Wasservorräte von dem Tier noch herunterkriegen, weil man sonst es nicht bis zur nächsten Oase schafft. Also auch ein wichtiger Aspekt, eben die Versorgung unterwegs, sowohl was Wasser angeht, aber natürlich auch was Nahrung angeht. Dazu kommt, das hatte Daniel ja schon mit beim Laufen durch den Schnee, das ist im Sand ja auch nicht unbedingt das Angenehmste, ja, da voranzukommen, gerade bei diesen Temperaturen. Und je nachdem, wie man dann noch konstituiert ist, hat man womöglich das Problem, dass irgendwelche Leute für die Reisegruppe nicht schnell genug sind. Sie kommen einfach mit dem Tempo nicht klar. Und dann hat man das Problem, hier haben sie es formuliert, oft sind Karawanenführer vor die Wahl gestellt, einen überanstrengenden Reisenden zurückgelassen, um die restliche Karawane vor dem Tod zu bewahren. Ist natürlich schon was dran, wenn du wegen irgendeinem nicht schnell genug vorankommst, aber am Abend unbedingt diese rettende Oase erreichen musst. Man denke nur an die armen Kreuzritter im Zug gegen Jerusalem. Dann, ja, die hatten eben einiges zu tragen mit ihren Rüstungen. Und das war auch nicht besonders einfach. Ein weiterer Aspekt, du hast ja gerade schon die Schneeblindheit im hohen Norden oder in kalten Regionen, das muss ja nicht zwingend der Norden sein, angesprochen. Ja, richtig. Jedenfalls da, wo es kalt ist. Genau, das gibt es in der Wüste natürlich auch. Wenn man sich das vorstellt, eine riesige Landschaft voller gelbem Sand, wo die Sonne den ganzen Tag drauf knallt, ist auch nicht gerade angenehm für die Augen. Also auch da muss man, sollte man Vorkehrungen treffen. Dann weitere Vorkehrungen bei der Hitze. Die Hitze, also wollte ich gerade sagen, also wenn ich schon meine Augen schütze, dann sollte ich auch den Rest meines Körpers schützen. Genau. Ich denke, darauf wolltest du wohl hinaus. Auf Hitzeschlag und Sonnenbrand, beides sehr unangenehme Sachen, die einem passieren. Wo wir dann nochmal auf diese Rüstung zu sprechen kommen, denn die werden ja, Metallrüstung werden ja dann zu einem wahren Backofen für den Träger. Sehr angenehm. Gleichzeitig muss man natürlich überlegen, diese leichten Umhänge und diese leichten Gewänder, die sind natürlich wesentlich besser für die Wüste, aber wenn ich dann plötzlich angegriffen werde von irgendetwas, habe ich natürlich keine Zeit, um meine Rüstung dann anzuziehen. Ja. Also gerade so eine Ritterrüstung dauert ja dann eben sehr lange, bis man die angezogen hat. Da muss man natürlich dann auch immer abwägen, ob ich jetzt wirklich meine Rüstung tragen sollte und meine Konstitution hier weiter schmälere oder ob ich dann eben doch das leichte Gewand bevorzuge und dann auch, ja, lebendig an der Oase ankomme oder noch nicht völlig außer Atem. Ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht auf, was mir so einfällt, ist ja auch wieder Sand, der sich dann womöglich in den Nischen dieser Rüstung, es knatscht wahrscheinlich nur, ne? Auswirkungen dürfte es... Ja, richtig, genau. Ich weiß nicht, ob es Auswirkungen hat. Also allein Sandsturm muss natürlich überlegen, das ist natürlich auch sehr gefährlich, genauso wie ein Schneesturm natürlich. Die Sicht sinkt natürlich auf null bei solchen Dingen. Und gleichzeitig hast du überall Sand, also in der Nahrung, in der Ausrüstung. Es gibt natürlich auch Ausrüstung, die, glaube ich, von Sand ja eben beeinträchtigt wird. Also ja, weil blank geschliffen, also je nachdem, wie stark der Sand ist und wie stark der Sturm ist, kann sowas natürlich auch schon, wenn man es ganz böse will und ist eine, kann das auch schon auf die Rüstung sich niederschlagen, wenn man wirklich mit einer Rüstung da durch die Gegend läuft. Ja, was ich nicht empfehlen würde. Nee, das ist der zweite Überlebenstipp von uns. Nie in Plattenrüstung durch die Wüste laufen. Genau, ja. Vor allen Dingen nicht zu Fuß. Zu Fuß ist noch schlimmer. Ja. Ja, sonst muss man natürlich noch sagen, falls, also das fällt mir gerade noch ein, es kann auch in der Wüste extrem kalt werden. Ja. Gerade nachts. Genau. Zum Nacht hin wird es extrem kalt. Das heißt, man muss sich sowohl für die Hitze entsprechend anziehen, aber auch den Kram dabei haben, um in der Nacht dann nicht zu erfrieren. Genau. Und da wird es dann auch schon wieder schwierig, denn wo finde ich in der Wüste einen Baum, mit dem ich Feuer machen könnte, also irgendwas Brennbares. Das heißt also, meine Karawane sollte auch mit Feuerholz ausgestattet sein. Ja, das... Oder zumindest irgendwie was anderem Brennbaren. Also das kann dann nur hilfreich sein, diese eiskalten Nächte dann zu überstehen. Ja, das es bietet, also die Wüste bietet dann doch viel mehr, als man von diesem riesigen Haufen Sand erwartet hätte. Ja, wahrscheinlich. Ja, und im Grunde kämpft man sich dann von Oase zu Oase weiter. Ja, und hofft nicht, die Orientierung zu verlieren. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Meistens hat man ja irgendjemanden dabei, aber man stellt sich vor, man hat niemanden dabei, um sich herum nur Wüste. Und dann kommt man am Abend an der gleichen Oase an, wo man morgens losgegangen ist. Ja, genau. Das ist dann noch die beste Variante, sich zu verlaufen. Ja. Ja, kann man sich ja, wie du in der Probeaufnahme mal gesagt hast, man kann sich dann ja nur an den Himmelsgestirnen dann ausrichten und versuchen dann seinen Weg zu finden. Also es ist auf jeden Fall schwer, wenn man eben stur geradeaus gehen möchte. Also das funktioniert nicht. Man weicht immer irgendwie nach links, nach rechts ab. Ohne Kompass oder irgendwelche guten Orientierungspunkte wird es ganz schwierig, seinen Weg, glaube ich, durch die Wüste zu finden. Genau. Mal abgesehen von irgendwelchen Wüstenvölkern und so weiter. Aber gut, das sind jetzt eher Begegnungen als wirklich die Umweltumstände, die man da hat. Genau. Gut, aber ich glaube, damit wären wir... Oh, was mir noch einfällt, ist die Wasserqualität, wenn man vor Ort was findet. Da kann man ja auch mitarbeiten. Okay. Also eine Oase muss ja nicht gleich Oase sein. Das kann ja entweder wirklich die blühende Oase mit Palmen und alles ist wunderschön sein, oder es ist im Prinzip ein dreckiger Tümpel. Und dann kriegst du das Wasser da auch nicht richtig hin und dann ziehst du dir darüber womöglich irgendwelche Krankheiten auch wieder zu. Aber es bleibt dir auch nichts anderes. Also auch das ist noch ein Ansatzpunkt, den man in der Wüste benutzen kann. Ja, soweit wären wir dann auch durch mit beiden Geländearten, genau, dem Klima und auch dem Wetter. Ansonsten ist die Wüste, glaube ich, also es regnet ja nur sehr selten in der Wüste. Aber ich glaub dann richtig. Also wenn die Regenzeiten hast, dann geht's richtig runter, aber auch dann nicht ewig, aber dann schon richtig, ja. Gut, dann sind wir mit den beiden Dingen durch. Andere kommen bestimmt irgendwann auch noch, aber für heute soll es dann das gewesen sein, denke ich. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wenn alles gut geht. Davon gehen wir aus. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss. Tschüss.